Deutschlandradio Kultur. Studio 9. Interview. Er ist einer der bekanntesten radikalen Salafisten Deutschlands, Sven Lau. Bekannt wurde er als charismatischer Prediger und Initiator der selbsternannten Scharia-Polizei, die in nordrhein-westfälischen Städten für Aufsehen sorgte. Heute beginnt am Oberlandesgericht Düsseldorf der Prozess gegen ihn unter hohen Sicherheitsvorkehrungen. Vivien Leuer berichtet. Laut Bundesanwaltschaft soll Sven Lau in mehreren Fällen eine ausländische Terrorvereinigung unterstützt haben. Dabei geht es um die Gruppe Jamwa, die spätestens seit Mitte 2013 eng an die Terrormiliz IS angebunden war. Für Jamwa, was so viel bedeutet wie Armee der Auswanderer und Helfer, soll Lau unter anderem Kämpfer nach Syrien vermittelt und Bargeld sowie Nachtsichtgeräte besorgt haben. Der Konvertit aus Mönchengladbach sitzt deshalb seit vergangenen Dezember in Haft. Lau selbst bestreitet die Vorwürfe. Ihm zufolge ging es bei seinen Aktionen immer nur um humanitäre Hilfe. Sein Anwalt sieht die Anklage denn auch auf wackeligen Beinen stehen, denn sie stützt sich zu großen Teilen auf die Aussage eines ehemaligen Weggefährten. Im Prozess wird deshalb zu klären sein, wie glaubwürdig die Aussage dieses Zeugen ist. Am Telefon in Hannover ist jetzt die Religionswissenschaftlerin Nina Käsehage, die für ihre Promotion, die demnächst erscheint, 175 Salafisten in ganz Europa interviewt hat, darunter auch Sven Lau als einer von 105 Deutschen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben Sven Lau vor 5 Jahren kennengelernt und interviewt. Wie haben Sie ihn erlebt? Ja, Herrn Lau habe ich während des Interviews im Sommer 2011 als freundlichen, hilfsbereiten und sehr reflektierten Menschen kennengelernt. Ihm war das interreligiöse, friedliche Miteinander sehr wichtig und er war auch dabei behilflich, dass das religiöse Wissen aus seiner Sicht insbesondere für Konvertiten vereinfacht zugänglich gemacht werden sollte. Da er selber ein Konvertit zum Islam war, war es ihm eben wichtig, den anderen Konvertiten auf ihrem religiösen Weg behilflich zu sein, auch weil er selber nach seiner eigenen Konversion zunächst 4 Jahre lang nach religiöser Orientierung oder wie er sagte, Rechtleitung suchte und insofern den neuen Konvertiten dabei behilflich sein wollte, einen religiösen Weg zu bestreiten. Nun muss ich aber nach diesem Interview, das Sie mit ihm geführt haben, etwas geändert haben, denn offenbar hat er sich danach immer deutlicher in Opposition zur pluralen und offenen Gesellschaft in Deutschland begeben. Haben Sie davon schon 2011 etwas gespürt, als Sie mit ihm gesprochen haben? Im Jahr 2011, wie gesagt im Sommer 2011, keineswegs. Er war meines Erachtens nach zum damaligen Zeitpunkt ein Verfechter der friedlichen und freiheitlichen demokratischen Rechtsordnung. Er hat mehrfach darauf hingewiesen während unseres Interviews, dass er ein deutscher Muslim sei und sehr gerne in Deutschland leben würde, sehr gerne in seiner Region Mönchengladbach leben würde und auch sehr überzeugt von den Gesetzen, vor allen Dingen dem Grundgesetz sei. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass er im Zuge seiner mehrmaligen Auslandsaufenthalte, die also ab dem Sommer 2011 zu verzeichnen waren, in deren Rahmen er auch bei verschiedenen Hilfsprojekten, beispielsweise in Syrien sowie dem Irak, die Gewalt gegenüber Frauen und Kindern persönlich miterlebte, wie viele Augenzeugen im Übrigen auch konstatieren, aufgrund dessen einen Schritt zu weit ging. Das heißt, er hat sich definitiv nach unserem Interview, bei dem er als sogenannter puristischer Prediger, wie ich ihn bezeichne, zu einem politischen Prediger im salafistischen Spektrum entwickelt. Und ob er ein Dschihadist geworden ist, sprich dadurch, dass er die Jamwa unterstützt haben soll, ist fraglich. Ich denke, das kann sicherlich in einem unabhängigen Rechtsverfahren mit der entsprechenden Beweiskraft dann auch nachgewiesen oder eben auch nicht nachgewiesen werden. In den Medien wird er ja immer als Hassprediger bezeichnet. Passt diese Zuschreibung? So wie ich ihn kennengelernt habe, nicht. Nein. Auf allen Veranstaltungen, die ich von ihm besuchte, also ich war bei sehr, sehr vielen, um nicht zu sagen bei den meisten Veranstaltungen, bei denen Abu Adam, also Sven Lau, gesprochen hat, verhielt er sich tatsächlich konstruktiv, friedlich. Ich habe dort im Rahmen der teilnehmenden Beobachtung über unser Interview hinaus alle seine Vorträge mitgezeichnet, aufgeschrieben. Er warnte in diesen Vorträgen vielfach auch vor Hass und Neid und Zwietracht unter den Gläubigen und er versuchte die sogenannte Fitna, also sprich die Spaltung der Muslime, aufzuhalten. Des Weiteren fordert er auch seine Mitgläubigen auf, zusammenzustehen und sich disziplinierter zu verhalten. Und das Konstrukt des sogenannten Hasspredigers, das Sie da ansprechen, wird erstaunlicherweise auf Prediger wie Vogel oder Lau angewendet, die diesen definitiv nicht sehen. Während dschihadistische Prediger, die es in Deutschland gibt, mit denen ich auch viele Interviews führen durfte, offenkundig nicht ins Zentrum medialer Aufmerksamkeit gerückt sind. Und das finde ich schon relativ verwunderlich. Ich habe es anfangs gesagt, Sie haben sehr viele, 175 Salafisten europaweit interviewt. Sie werden von denen als vertrauenswürdig eingeschätzt. Wie wird man das, dass Salafisten sagen, mit dir spreche ich oder mit dir spreche ich nicht? Ja, also das ist im Grunde genommen, vermutlich ist das zum einen eine Glückssache, zum anderen ist das aber auch abhängig davon, wie man den Menschen begegnet. Mein Credo ist immer, dass man den Menschen so offen und ehrlich begegnet, wie man selber auch gerne behandelt werden möchte. Und wenn ich ein Mitglied einer, sagen wir mal, einer neueren religiösen Bewegung bin, was für mich die salafistische Szene ist, dann habe ich möglicherweise mit der sogenannten Außenwelt, der Mehrheitsgesellschaft, relativ viele Vorverurteilungen, Stereotypisierung oder Ähnliches erlebt und werde dadurch immer misstrauischer. Das heißt, es geht ganz, in erster Linie ist es ganz, ganz wichtig, Authentizität zu vermitteln und auch eine Transparenz des Handelns. Das heißt, jeder, der mit mir gesprochen hat, hatte und hat jederzeit die Möglichkeit, seine Interviewtranskription einzusehen und zu schauen, ob ich etwas falsch verstanden habe. Ich vermittle eindeutig, dass ich nicht die Dauer, also die Einladung zum Islam oder die Mission vorantreiben werde, sondern dass ich fair das, was man mir gesagt hat und die jeweilige Position aus der Innenperspektive, auch außenperspektivisch beleuchtet darstelle. Trotzdem geht es doch bei vielen aus der salafistischen Szene um Radikalisierung. Was kann man denn unternehmen, um da etwas dagegen zu setzen und jungen Männern, die es ja meistens sind, vielleicht an einen Punkt zu bringen, dass sie sich wieder zurückbewegen aus dieser radikalisierten Gedankenwelt? Ja, also der Begriff Radikalisierung ist ein schillernder Begriff. Da könnten wir sicherlich jetzt Stunden über die Definition sprechen. Irgendeinen Begriff muss man finden, der natürlich meist etwas zugespitzt ist. Ja, da haben Sie recht, aber ich möchte das mal vorab schieben. Ja, ist schon klar. Die Szene selber habe ich jetzt aufgeteilt in Puristen, Politische und Dschihadisten nach Quintan Viktorowits Modell. Da ist es so, dass die Puristen selbstverständlich auch ein restriktiveres religiöses Verständnis haben als möglicherweise ein sogenannter moderater Muslim, wenn man den Begriff benutzen darf. Aber sie sind nicht verfassungsfern, im Gegenteil. Sie halten sich an alle Verordnungen und sind sogar apolitisch. Die politischen Hände. Aber eine Scharia-Polizei, die durch Ruhrgebietsstädte patrouilliert, ist doch nicht apolitisch. Da haben Sie recht, aber das ist ja auch kein puristischer Prediger mehr gewesen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Herr Lau schon, wie ich das vorhin ansprach, zu einem politischen Prediger transformiert. Das heißt, ab dem Moment, und das kann sehr schnell gehen, da haben Sie recht innerhalb dieser Szene, ab dem Moment, ab dem sich ein Akteur politisch beteiligt, ist er sicherlich kein Purist mehr. Das kann man so durchaus sagen. Das heißt, er hat den Schritt gemacht, hat sich weiterentwickelt und möchte politisch agitieren. Er möchte etwas verändern, er möchte eine Gesellschaftsänderung hervorrufen. Und da sollten wir uns die Frage stellen, warum ist das der Fall? Und wenn wir verstehen, warum die Prediger oder in dem Fall Herr Lau das möchte, dann können wir das dekonstruieren. Aber das Wichtige ist erst einmal, dass wir versuchen, es möglichst objektiv oder in meinem Fall wissenschaftlich zu verstehen, warum jemand in dieser Weise agiert. Und dann kann man, wie gesagt, versuchen, dagegen Gegenargumente heranzubringen. Die fallen nicht immer auf fruchtbaren Boden, aber es ist durchaus möglich. Die Religionswissenschaftlerin Nina Käsehage war das. Sie hat 175 Salafisten europaweit für ihre Promotion interviewt. Wir sprachen mit ihr vor dem heute in Düsseldorf beginnenden Prozess gegen einen von ihnen, gegen Sven Lau. Frau Käsehage, herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Schönen Tag noch.